Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, worauf mich immer wieder Geschwister ansprechen. Und zwar, wann beginnt die Kindererziehung? Wann sollte man damit anfangen? Wann ist der richtige Zeitpunkt und wie sollte man das Ganze machen? Und ich sage euch, die Kindererziehung beginnt schon bevor ihr heiratet. Subhanallah. Tatsächlich ja. Denn bevor du heiratest, musst du erstmal an dir selber arbeiten. Du musst für dich schon vorher entscheiden, was für eine Person du sein möchtest, welches Vorbild du sein möchtest, damit dein Kind so ist wie du. Und sag nicht, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich habe nicht die Kraft, ich habe nicht... Doch, das hast du. Und das haben wir besprochen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt es, wenn du dich selbst änderst, wird er deine Situation verändern. Subhanallah. Und wenn du anfängst, dich selbst zu verändern, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich unterstützen und dich besser machen. Subhanallah Malik. Und deswegen ist der erste Punkt, bevor du heiratest, auf dich selbst zu schauen. Was für eine Person bist du und was für eine Person soll dein Kind sein? Das heißt nicht, dass du erst perfekt sein musst, um zu heiraten. Nein, aber vielleicht hast du ein paar Sachen, die du unbedingt geändert haben wollen würdest, bevor du überhaupt heiratest und Kinder bekommst, dann mach das auch. Mach diese Sachen und dann geh weiter zum zweiten Schritt. Und der zweite Schritt ist auch der Wahl des Ehepartners. Sei es die Wahl des der Ehefrau oder des Ehemannes. Die Wahl des Ehepartners. Was für eine Mutter oder Vater möchtest du für dein Kind haben? Welches Vorbild, welche Rolle soll sie spielen? Der Mann hat da noch ein bisschen mehr aufzupassen, denn die Frau normalerweise ist diejenige, die in den ersten 6 Jahren das Kind am meisten beeinflusst und am meisten erzieht. Da sie am meisten mit dem Kind ist, ich rede normalerweise, ja, dass das Kind, dass sie mit dem Kind am meisten ist. Besonders kann sie in den ersten 2 Jahren das leisten, was der Vater niemals leisten kann. Subhanallah. Und genau deswegen ist es sehr, sehr wichtig, vorher sich zu fragen, welchen Ehepartner möchte ich, beziehungsweise welche Mutter, welchen Vater möchte ich für meine zukünftigen Kinder haben? Welche Eigenschaften sollen sie haben? Das heißt, der zweite Punkt ist die Wahl des Ehepartners. Und ihr seht, wie wichtig das ist, subhanallah. Der dritte Punkt, meine lieben Geschwister, ist die Wahl des Namens. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wählt gute Namen aus, denn die Namen haben Einfluss auf das Kind. Subhanallah Malik. Und hier zu beachten, die Namen müssen nicht arabisch sein. Sie müssen nur eine gute Bedeutung haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die besten Namen sind Abdullah und Abdurrahman. Also Diene Allahs und Diene des Allbarmherzigen. Bei der weiblichen sein Amatullah und Amaturrahman. Dienerin Allahs und Dienerin des Allbarmherzigen. Und das liegt bei euch, inshallah ta'ala, welchen schönen Namen ihr ihm geben wollt, welche Eigenschaft ihr dieses Kind oder beziehungsweise das Kind haben soll. Vielleicht hört ihr eine Geschichte, die euch beeinflusst, vor einem Sahabe, dann gebt ihr ihm diesen Namen. Vielleicht hört ihr über andere Geschichten, Persönlichkeiten. Vielleicht gefällt euch die Bedeutung von einem Namen ganz besonders und gebt ihm diesen Namen. Natürlich, wir achten darauf, dass wir nicht Namen geben, die verboten sind, wie die Schirk beinhalten oder die speziell von den Nicht-Muslimen sind. Wie zum Beispiel Christiane und so, diese Angelegenheiten, oder Abdul Muttalib, Abdul Shams, Diener der Sonne, Diener von Muttalib, und solche Sachen sollten wir definitiv unterhalten. Also natürlich, deswegen sagt der Prophet, gute Namen, die einen guten Einfluss haben. Und die vierte Sache, meine lieben Geschwister, ist die Erziehung. Dass du die Erziehung von klein auf mitmachst, und zwar Vater und Mutter. Dass du erstmal als Vorbild lebst, so wie dein Kind sein möchte, und natürlich das Kind viele gute Sachen ermöglicht, wie das Koran lesen. Wenn du selber kannst, bring es deinem Kind bei. Wenn du es nicht kannst, dann lerne es mit deinem Kind zusammen. Schick nicht nur dein Kind hin. Geh, lerne es mit deinem Kind. Oder lerne es zuerst und dann bring es deinem Kind bei. Oder lerne es du zuerst und dann sag, ich habe es gelernt, jetzt lern du es bei dem. Das ist auch möglich. Aber was viele eben falsch machen, sagen, geh du lernen, für mich ist das nichts mehr. Wir sagen nicht, mach ein komplettes Studium. Lern, lies den Koran. Subhanallah, der Koran ist so, so wichtig. Subhanallah, Malik. Und genauso das Benehmen. Welches Benehmen möchtest du vermitteln? Welches Benehmen möchtest du, dass dein Kind lebt? All diese Sachen sind sehr wichtig. Das heißt, die Kindererziehung beginnt schon, bevor du heiratest. Und das Ganze zieht sich durch die Heirat hindurch. Subhanallah. Genauso mit der Namenswahl, auch die Begleitung während der Schwangerschaft sogar. Und auch in den ersten Jahren. Wie oft warst du da in dem ersten Jahr von deinem Kind? Was das wichtigste Jahr überhaupt für das Kind ist, subhanallah. Ich rede, du Vater. Subhanallah. Ja, Mütter manchmal fehlen auch, aber grundsätzlich fehlt der Vater im ersten Jahr. Solltest du nicht machen. Das ist das erste Jahr, da passiert so, so viel, subhanallah. Da solltest du, subhanallah, wirklich diese Sachen nicht verpassen, wenn es dir natürlich möglich ist. Aber grundsätzlich kann man sich, alhamdulillah, dafür frei nehmen, bekommt sogar ein komplettes Jahr oder zwei frei, kann sich dann dem Kind sozusagen widmen. Alhamdulillah für diese Möglichkeit. Deswegen, meine lieben Geschwister, denkt daran, dass die Erziehung schon vorher anfängt, wer du sein möchtest, welches Vorbild du sein möchtest, dass dein Kind auch diese Eigenschaften bekommt, bis hin zur Kindererziehung von Anfang an. Barakallahu fikum, jazakumallahu khairan. Lasst inshallah ta'ala kurz ein Abo dafür, teilt es überall, damit viele davon profitieren und damit die Dawah noch größer wird. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.